So fügt sich nun alles zusammen. Monk war zur Tatzeit am Tatort. Die Albträume von zwei Männern, die miteinander kämpfen. Kein Traum, sondern Erinnerung. Die Suche nach einem Verdächtigen. Nichts als vergebliches Spurenverwischen. Monk ist Besitzer des Spazierstocks in der Wohnung des Mordopfers. Aber warum? Warum? Ich erinnere mich nicht! Doch die Logik lässt keinen Zweifel. Der Mörder von Jocelyn Gray ist gefunden. Und er schaut mich jetzt aus dem Spiegel an. Das Gesicht des Fremden. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Zweiter und letzter Teil. Ich, Polizeiinspektor William Monk, bin also am 5. Juli des Jahres 1856 in die Londoner Wohnung von Jocelyn Gray, dem netten Jungen und Frauenliebling, gegangen und habe dort mit dem Stock, den er wegen seiner Kriegsverletzung am Bein benutzen musste, so lange auf ihn eingeschlagen, bis er tot war. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was mich dazu gebracht hat, etwas so Verabscheuungswürdiges zu tun. Ich soll nach Shelburne Hall fahren? Es ist der Wunsch von Chief Inspector Runcorn, dass wir in Lovell Gray, Lord Shelburne, den Bruder des Ermordeten, unseren Hauptverdächtigen sehen. Ich weiß, aber wir waren uns doch einig, dass er damit nur Sie aufs Glatteis führen will. Sie sollen sich mit dem hochadligen Herrn anlegen und von der Karriereleiter fallen. Ja, vielleicht verrechnet sich Runcorn. Immerhin hat das Mordopfer seinem Bruder die Hörner aufgesetzt. Vielleicht ist Lord Shelburnes Stammhalter eigentlich Jocelyns Sohn. Was? Und es ist noch nicht geklärt, wo seine Lordschaft in der Mordnacht war. Man könnte sogar in Betracht ziehen, dass er einen gekauften Mörder losschickte. Aber Jocelyn Gray hätte keinen Fremden in die Wohnung gebeten. Warum nicht? Wenn der sich durch eine Botschaft seines Bruders legitimierte? Glauben Sie das wirklich, Mr. Monk? Natürlich glaube ich kein Wort davon. Tja, denkbar wär's. Aber ich muss mir Evan, meinen klugen Assistenten, für ein paar Tage aus dem Weg schaffen. Ich will ungestört meine eigene Spur verfolgen und selbst herausfinden, warum ich zum Mörder wurde. Bevor man mich fängt und hängt. Also, ich möchte keinesfalls einem erfahrenen Kriminalisten wie Ihnen widersprechen, aber so wie Sie Lord Shelburne geschildert haben, ist er nicht der Menschentyp für diese Tat. Menschentyp? Vergessen Sie solche selbstgerechten Weisheiten, Evan. Unsere Gesellschaft glaubt zu wissen, was gut und was böse ist, oben und unten. Nichts als Schwachsinn. Wir haben einen Teil von uns in ein Verlies gesperrt und den Schlüssel weggeworfen. Aber Gnade uns Gott, wenn einer diesen Schlüssel wiederfindet. Mr. Moore. Also, Mr. Evan. Auf nach Shelburne Hall und viel Glück. Danke, Mr. Monk. Und passen Sie auf sich auf. Zu spät, mein Junge. Ich kann nur noch herausfinden, mit welchem Schlüssel bei mir die Tore zu diesem Verlies geöffnet und die Höllenhunde losgelassen wurden. Wenn es nur ein halbwegs edler Beweggrund wäre. Ich muss Imogen Letterly sehen. Imogen ist für ein paar Tage zu ihrer Schwester aufs Land gefahren. Sie hat dafür mein volles Verständnis. Mein Bruder ist zurzeit unausstehlich und ich bin es auch. Meine Liebe ist, vorher warst du unausstehlich, weil du keine sinnvolle Tätigkeit hattest und hast deine arme alte Tante gescheucht, bis sie dich als Krankenschwester untergebracht hat. Und jetzt schon wieder, sei vorsichtig. Ich könnte in Versuchen geraten, dir den Kopf unter Wasser zu drücken. Nein, Tante Calandra. Ich bin dir dankbar bis ans Ende meiner Tage. Ich hatte nur vergessen, wie hart so ein 12-Stunden-Dienst ist. Dabei bin ich nicht einmal in einem Feldlazarett, sondern nur in einem Hospital. Da gibt es nichts Besseres als ein schönes, heißes Bad. Genieße es. Und wenn es zu kalt wird, ruft das Mädchen, dass sie noch einmal nachgießt. Ich stelle mir gerade vor, was für ein Gesicht mein Bruder Charles machen würde, wenn ich bei uns zu Hause, mitten unter der Woche, ohne nachweisbare Erfordernisse der Hygiene, das Erwerben von 50 Litern Wasser verlangen würde. Bald kannst du dir von deinem Lohn ein eigenes Zimmer leisten. Aber dann kann ich mir das Baden nicht mehr leisten. Esther Letterly, geht das schon wieder los mit dem Selbstmitleid? Vielleicht sollte ich dir durch den Kopf... Vor nicht allzu langer Zeit hielten Ärzte das Baden allen Ernstes für gesundheitsschädlich. Eine Menge braver Engländer glaubt immer noch, dass Verweilen in gewärmtem Wasser fördere die Verweichlichung. Fast fürchte ich zu Recht. Denn woher kommen plötzlich solche Gedanken wie, wäre es so schlimm, reich zu heiraten? Ist es erst eine Woche her, dass ich mit Maynard Gray ausgeritten bin? Sie wollen wirklich heute noch abreisen, Miss Letterly? Herbst ist die schönste Jahreszeit auf Sherborne Hall. Das glaube ich gern. Aber ich fange morgen mit dem Dienst in einem städtischen Hospital an. Ich weiß, die meisten Leute halten mich deswegen für verrückt, aber es muss sein. Ich verstehe Sie. Es gibt Aufgaben, denen muss man sich stellen. Ohne Rücksicht darauf, wie das Urteil der Welt ausfallen mag. Ja, ja, sicher. Dann alles Gute, Mr. Gray. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir alles zu zeigen. Es war mir ein Vergnügen. Ich wusste wirklich nicht, wie viel Arbeit in der Verwaltung eines solchen Anwesens steckt. Man kann sich mit Ihnen unterhalten wie mit einem Freund. Entschuldigen Sie, das ist wohl nicht die Art Komplimente, die Damen gerne hören. Ich fühle mich geehrt. Ich weiß, Sie haben einen Freund im Krieg verloren. Sie haben Edward Dawlish seit Ihrer Kindheit gekannt und... Woher wissen Sie das? Tante Calendra hat es mir gesagt. Und was hat sie noch gesagt? Dass sie dieser Verlust sehr getroffen hat. Und dass sie sich daraufhin ganz zurückgezogen haben in ihrer Arbeit. Ist das so schlimm? Freunde sind das Wertvollste, was wir haben. Kommen Sie wieder, Miss Letterly, wann Sie wollen. Ich habe Ihre Gesellschaft in diesen Tagen sehr geschätzt. Esther, bist du in der Wanne eingeschlafen? Nein, ich habe nur nachgedacht. Worüber? Dies und das. Zum Beispiel darüber, ob man einen Mann heiraten könnte, den man nur sehr schätzt. Du weißt, dass Maynard Gray verlobt ist. Was? Was hat das damit zu... Tante Calendra. Mit der Tochter eines Generals. Phoebe hat das arrangiert und Maynard hat nicht widersprochen. Das Wasser ist kalt. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Das Warten hinter dem Gebüsch hat sich gelohnt. Charles Letterly hat soeben das Haus verlassen. Meine Chance, Imogen alleine zu sehen. Mr. Monk, was machen Sie denn hier? Schon wieder ein Verhör? Oh, Miss Letterly, schon am frühen Morgen unterwegs? Ich komme von der Nachtschicht im Hospital. Ich habe jetzt seit einer Woche nur mit kranken Männern zu tun. Und nehmen Sie es mir nicht übel, Sie sehen auch nicht viel besser aus. Unser Mädchen soll Ihnen gleich eine besonders starke Tasse Tee bringen. Sie war im Krieg auf der Krim. Sie arbeitet jetzt freiwillig im Hospital, obwohl ihr Bruder für ihren Lebensunterhalt aufkommen müsste. Sie ist eine bemerkenswerte Person. Nehmen Sie Milch? Ja, gerne. Sie hat eine direkte und bestimmende Art, die ich an Frauen eigentlich hasse. Imogen kommt frühestens heute Abend zurück. Aber ich sehe, irgendetwas macht Ihnen große Sorgen. Falls es mit meiner Familie zu tun hat, dann sagen Sie mir, worum es geht. Auch wenn es etwas Unangenehmes ist. Bitte. Es ist, nun gut, ich habe ein grundlegendes Problem, Miss Letterly. Weder Sie noch sonst irgendjemand weiß die ganze Wahrheit über meine Ermittlungen im Mordfall Jocelyn Gray. Ich habe zwar nicht gelogen, aber ich habe Ihnen einen wesentlichen Punkt verschwiegen. Betrifft er Imogen? Nein, nein, um Gottes Willen, ich meine nichts, was ich wüsste. Und was wissen Sie? Im Augenblick nur das, was Ihre Schwägerin mir bei unserem letzten Gespräch erzählt hat, dass sie Jocelyn kannte und mochte und dass er als Freund ihres gefallenen Bruders George des Öfteren hier war. Was ich Ihnen verschwiegen habe, das betrifft mich selbst. Durch den Unfall, den ich hatte, bevor ich mit der Untersuchung dieses Falls anfing, ergab sich eine ernste Komplikation. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Total. Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, wusste ich nicht einmal mehr meinen Namen. Das tut mir leid. Jetzt verstehe ich auch, warum ein paar Ihrer Fragen so sonderbar geklungen haben. Sie mussten ja Schritt für Schritt herausfinden, was überhaupt passiert war. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Ja, und er ist noch nicht zu Ende. Imogen, Ihre Schwägerin, kam wohl vor dem Unfall zu mir und bat mich, irgendwelche vertraulichen Nachforschungen anzustellen. Aber um was es dabei ging, das weiß ich nicht mehr. Und jetzt fürchte ich vielleicht um etwas, das für die Aufklärung des Mordfalles Gray wichtig sein könnte. Sie meinen, Imogen hätte etwas mit dem Tod von Jocelyn Gray zu tun? Nein, nein, wo denken Sie hin? Nicht als Täterin, aber vielleicht als Grund. Mr. Monk, glauben Sie, Charles hat ihn ermordet? Nein, da kann ich Sie beruhigen, Ihr Bruder. Nein, der war es nicht. Und da sind Sie ganz sicher? Ganz sicher, liebes Mädchen, weil ich den Mörder schon kenne. Ich will nur noch herausfinden, ob etwa deine Schwägerin für mich der Grund war. Mr. Monk, haben Sie mir wirklich die ganze Wahrheit gesagt? Sie brauchen mich nicht zu schonen. Nein, es gibt nichts mehr mitzuteilen. Ich habe Sie zur Genüge mit meinen Problemen belastet, Miss Latterly. Und das ist mir unangenehm. Ich glaube, es ist Ihnen unangenehm, dass Sie sich einer fremden Person, noch dazu einer Frau, einfach anvertraut haben. Sie fürchten, dass diese fremde Person das Wissen gegen Sie verwenden könnte. Nein, ich vertraue Ihnen, Miss Latterly. Wirklich? Ich an Ihrer Stelle hätte jetzt Angst. Aber es bleibt Ihnen wohl im Moment nichts anderes übrig, als mir zu vertrauen. Ich rede heute Abend mit Imogen und was ich von ihr erfahre, sage ich Ihnen weiter. Wir können uns morgen Nachmittag treffen. Natürlich nicht hier. Ich schlage vor, im Hyde Park, an der Serpentine. Zwei Spaziergänger werden niemandem auffallen. Gut. Mr. Monk, noch etwas. Ich habe im Krieg auch Soldaten erlebt, bei denen nach einer Kopfverletzung das Erinnerungsvermögen aussetzte. Aber diese Männer hatten fast immer unmittelbar davor etwas besonders Schreckliches erlebt. Ach ja? Ich dachte, vielleicht hilft Ihnen diese Beobachtung bei Ihrem Problem. Einen Augenblick lang hatte ich ihr vertraut, mit einem warmen Gefühl von ungeheurer Erleichterung. Aber jetzt ist sie mir unheimlich, diese kluge Miss Latterly. Die Zeit wird immer knapper, die Schlinge zieht sich zu. Es tut mir leid, Mr. Monk, aber es war unser Vorgesetzter selbst, der mich aus Shelburne Hall zurückbeordert hat. Das sieht Runthorn ähnlich. Heute so, morgen so. Schwache Persönlichkeit. Und er hat mir auch ausdrücklich aufgetragen, ich soll immer an Ihrer Seite sein. Ah, wie interpretieren Sie das, Mr. Evan? Mr. Monk, ich mache mir Sorgen. Wieso sitzen Sie in diesem zwielichtigen Etablissement? Man mustert uns bereits misstrauisch. Man mustert Sie misstrauisch, lieber Evan. Ist das Ihr Sonntagsanzug, den Sie hier vorführen? Haben Sie sich noch frisch rasiert? Schauen Sie mich an. Ich falle hier nicht auf. Das ist wahr. In meinem großen Kleiderschrank, ja, da gibt es ein Abteil. Da hängt ein Satz ausgesucht schäbiger Kleidungsstücke. Genau passend für eine Umgebung wie diese. Ich verstehe. Wir müssen gelegentlich Tarnkleidung anlegen, damit wir unauffällig beobachten oder ja sogar mit Informanten aus diesen Kreisen verhandeln können. Sie verstehen gar nichts. Evan, wir tarnen uns nicht, wir sind genau so, wie die da oben uns sehen. Kanalräume, die den Gestank ihrer Arbeit nie loswerden. Ratten, die im Unrat wühlen. Ein starkes Bild, Mr. Monk. Aber Sie verfolgen doch hier eine Spur, von der ich nichts weiß. Ach was, ich warte. Ich habe mich von einer Frau abhängig gemacht. Da muss man eben warten, Mr. Evan. Die Damen sind launisch, wie das Glück selbst. Ihre Nerven möchte ich haben. Sich hier noch mal blicken lassen. Nicht umdrehen. Niemand soll sagen können, ich hätte mit Ihnen geredet. Sie verlogene Ratte von einem Polizisten. Verlogen? Ich hätte Sie angelogen? Was denn sonst? ein Verbrechen war es, wie Sie meinen armen Bruder benutzt haben. Wieso benutzt? Stellen Sie sich nicht dämlich, Ratte. Sie haben Tommy versprochen, wenn er über die Schwindelfirma auspackt, helfen Sie ihm bei seinem Problem. Und jetzt sitzt er trotzdem und muss sich bei der Arbeit die Hände ruinieren, bis er keinen geraden Strich mehr zeichnen kann. Seine Urkunden waren richtige Meisterwerke. Hören Sie, ich hatte einen schweren Unfall. Ja? Vor 2 Monaten, ich lag im Hospital. Ich war tagelang nicht bei mir. Ich konnte mich nicht um meinen Bruder kümmern. Die Hände aus meinen Taschen, wenn ich bitten darf. Ich traue euch nicht. Ihr versucht immer, uns über den Tisch zu ziehen. Jetzt denken Sie mal scharf nach. Ich werde doch nicht so dämlich sein und das Huhn schlachten, das mir die Eier legen soll. Ich bringe das wieder in Ordnung mit Ihrem Bruder. Wie heißt er doch gleich? Na, wie wohl? Mills, wie alle in der Familie. Na gut. Und jetzt sagen Sie mir noch... Gar nichts, sage ich. Mit Ihnen rede ich erst wieder, wenn Tommy frei ist. Und wagen Sie nicht, vorher nach mir zu fragen. Und drehen Sie sich nicht um. Zurecht, meine Kleine. Ihre Einsicht, bitte, meine Herrschaften. Sie haben also doch eine heiße Spur. Tut mir leid, Evan, aber es war eine Sache aus der Vergangenheit, die nichts mit unserem Fall zu tun hat. Kein gutes Gefühl, wenn Evan mich so anschaut. Aber auf eine Lüge mehr kommt es jetzt nicht mehr an. Hoffentlich hat er nicht gehört, was mir dieser Mills ins Ohr flüsterte. Ich erinnere mich natürlich nicht daran, was mir sein Bruder damals zugetragen hat, aber ein Wort klang vielversprechend. Schwindelfirma. In meinem Zimmer reiße ich mir die schäbigen Fetzen herunter, werfe sie in eine Ecke. Sie stinken ekelerregend nach Rauch und Alkohol. Am liebsten würde ich sie verbrennen. Ob Imogen schon mit ihrer Schwägerin gesprochen hat? Imogen? Ist sie noch nicht da, Charles? Nein. Der Zug kam schon vor 2 Stunden an. Dann bleibt sie wohl noch eine Nacht bei ihrer Schwester und fährt morgen früh. Das ist nicht gut. Du findest das auch beunruhigend, Hester, nicht wahr? Aber nein, Charlie, nicht im Mindesten. Der einzige Mensch, den ich erfolgreich belügen kann, ist mein Bruder Charles. Er tut mir leid. Ich bin froh, dass ich gleich der bedrückenden Atmosphäre in diesem Haus für eine Stunde entfliehen kann. Nur ein Törtchen? Gerne. Und was macht Familie Gray in Shelburne Hall? Nachdem du meine Verwandtschaft gerade kennengelernt hast, könntest du es dir eigentlich ausmalen. Lady Fabia traut um Joseline, den geliebten Sohn. Menard, der ungeliebte Sohn, arbeitet bis zum Umfallen. Lavel versucht, den Hausherrn zu spielen und Rosamund... Leidet an Kopfschmerzen, ja. Warum hat sie eigentlich diesen Stockfisch Lavel geheiratet? Ihre Eltern wollten, dass sie den Erstgeborenen und Erben nimmt und nicht Joseline, den Titel und mittellosen Bruder Nummer 3. Und Rosamund war immer ein braves Mädchen. Ah ja, diese elende Bravheit. Jetzt ist sie unglücklich und ihr Gemahl auch. Ich gehe davon aus, dass das in Ehen die Regel ist. Aber du warst doch glücklich verheiratet, Tante Calendra. Major Daviot war ein wunderbarer, großzügiger Partner. Aber wenn ihn die Melancholie in den Kralen hatte, saß er alleine in seiner Hölle und du standest draußen vor einer verriegelten Türe. Und im Laufe der Jahre stand ich immer öfter vor dieser Türe. Das tut weh, wenn du erfahren musst, dass all deine Liebe nicht die Kraft hat, ihn vom letzten Schritt abzuhalten. Ich dachte, es war ein Unfall. Beim Reinigen der Pistole. Wir haben es so genannt. Wie bei Vater. Hester, du bist doch nicht zu mir gekommen, um Familiengeschichten zu hören. Was willst du wirklich von deiner alten Tante? Ich habe ein Problem. Das ist nichts Neues. Und ich kann es dir eigentlich nicht sagen. Das ist neu. Mochtest du Jocelyn Gray? Nein. Er war zu nett, um wahr zu sein. Er hat dir schon als Kind immer erzählt, was du hören wolltest, in der Hoffnung, du schenkst ihm Süßigkeiten. Mein Liebling ist Menard. Fabia behauptet zwar, er wäre kalt, aber bei ihm brauchen Gefühle eben lange, bis sie an die Oberfläche kommen. Das ist mit seinen Zuneigungen nicht anders als mit seinen Wutanfällen. Um seinen Freund Edward Dawley straut er heute noch die treue Seele. Mhm. Und er ist verlobt. Ja, Tante Calendra, ich habe es nicht vergessen. Würdest du sagen, Jocelyn konnte gut leben von dem Geld, das Lovell ihm gab? Ach nein. Nach dem Tod des alten Lord Shelburne bekam Lovell Besitz und Titel. Heiratete die Frau, der Jocelyn gerade den Hof machte. Und als der als Invalide aus dem Krieg zurückkam, wurde er mit einer mäßigen Rente abgespeist. Ich mochte Jocelyn nicht, aber ich mag auch keine Ungerechtigkeit. Und du willst mir immer noch nicht dein Problem verraten? Es gibt Geschichten, die drängen sich einem plötzlich auf und man kann ihnen nicht mehr ausweichen. Ah, du hast etwas angestellt und siehst jetzt die Folgen. Keine Interpretationen, Tante Calandra. Sagen wir, ich fühle mich verpflichtet, jemandem bei der Aufklärung eines Geheimnisses zu helfen. Diesem interessanten Polizisten, der den Mord an Jocelyn untersucht. Tante Calandra. Hilf ihm, wenn du kannst. Auch wenn Jocelyn nicht unser Liebling war. Die Gerechtigkeit muss ihren Lauf nehmen. Auch wenn dabei ein Mensch, der dir nahesteht, zu Tode kommen könnte? Hester, jetzt mache ich mir wirklich Sorgen um dich. Ich gehe, bevor ich Tante Calandra noch mehr Dinge erzähle, die sie nicht wissen darf. Doch irgendwann muss es herauskommen aus dem Nebel. Und davor habe ich Angst. Sind Sie noch zu retten, Monk? Wie meinen Sie das, Mr. Runcorn? Anstatt die Arbeit zu tun, die man Ihnen aufgetragen hat, wollen Sie einen kleinen Fälscher im Gefängnis besuchen. Sie brauchen dazu meine Erlaubnis. Also, was hat dieser Tom Mills mit dem Fall Gray zu tun? Nun, es wäre möglich, dass ich... Wäre es möglich, dass Sie durch Ihren Unfall größeren Schaden genommen haben, als Sie bisher bereit waren zuzugeben? Also, Mr. Monk, wir sind doch keine Unmenschen. Sie werden weiterhin Beschäftigung in diesem Hause finden. Aber möchten Sie nicht im Interesse der Sache den Fall abgeben? Ich stehe kurz vorm Ziel. Mr. Runcorn, geben Sie mir noch eine Woche. Ja, 3 Tage. Ich habe mir gestattet, Einsicht in Ihre Unterlagen zu nehmen. Hier. Befragung Charles Letterly. Das Mordopfer hatte wohl ein Techtelmechtel mit seiner Frau. Er selbst befand sich in der Mordnacht in einem Haus 5 Minuten entfernt vom Tatort, bei einer Riesengesellschaft, wo sich protokolliert von Evan keiner mehr erinnern kann, ob der gute Letterly wirklich die ganze Zeit über da war. Und Sie machen hier einen dicken Strich mitten durch den Vorgang und schreiben falsche Spur. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Monk? Ein gutes hat das Wissen darum, dass meine Tage gezählt sind. Chief Inspector Runcorn und seine Drohungen lassen mich völlig kalt. Seltsam, dass der Gedanke an Karriere früher mein ganzer Lebensinhalt gewesen sein muss. Jetzt habe ich nur noch einen Fall zu lösen. Und Miss Letterly lässt mich warten. Mr. Monk! Oh, ich dachte schon, Sie kommen nicht. Unsinn. Ich habe es doch versprochen. Aber ich hatte gerade erst Gelegenheit, mit Imogen allein zu reden. Die Bäume haben noch ihr grünes Laub, aber das Licht ist schon herbstlich. Fremde könnten uns wie ein Liebespaar halten, das sich im Park trifft. Imogen kam nach dem Tod meines Vaters zu Ihnen, weil sie den Verdacht, oder sollte man sagen, die Hoffnung hatte, dass es kein Selbstmord war. Sie müssen verstehen, zuerst war unser kleiner Bruder im Krieg gefallen und jetzt Papa. Imogen liebte ihn fast genauso wie ich. Das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Dass ich plötzlich die spröde Miss Letterly im Arm halte und sie tröste. Sie duldet es für ein paar Sekunden, dann hat sie ihre Fassung wieder gewonnen. Charles wusste natürlich nichts von Imogens Vorhaben. Sie sagt, sie hätten ihr damals zuerst Fragen über die Zeit vor dem Tod meines Vaters gestellt. Später über Jocelyn Gray. Unsere Familie kannte ihn vorher nicht und war also ziemlich überrascht, als er ins Haus schneite. Er sagte, er hätte George kurz vor der Schlacht an der Alma kennengelernt. Dieser Wahnsinn, der meinem Bruder das Leben gekostet hat. Wissen Sie, George und ich haben kaum nach Hause geschrieben. Das war vielleicht ein Fehler. Ein Fehler? Das spielt keine Rolle mehr. Gray wurde jedenfalls immer wieder eingeladen und erzählte. Imogen ließ sich mit Vorliebe die Tapferkeit der Soldaten schildern. Und war begierig auf Geschichten über das Krankenhaus in Scutari. Ja, wahrscheinlich, weil Sie dort arbeiteten. Wahrscheinlich. Und dann, ich habe mir Notizen gemacht. Die Geschichte mit der Uhr, ich weiß nicht. Alles ist wichtig, Miss Letterly, bitte. Jocelyn Gray hatte eine goldene Taschenuhr von seinem Großvater. Mit einem großen ideellen Wert. Er betrachtete sie als eine Art Talisman. Jocelyn erzählte, in der Nacht vor der Schlacht sei George furchtbar nervös gewesen. Und da habe er ihm die Uhr geliehen. Als Talisman eben. George fiel am nächsten Tag. Aber die Uhr, Sie muss ihm gestohlen worden sein. Meine Familie konnte sie Gray nicht zurückgeben. Und natürlich auch nicht ersetzen. Papa war das besonders peinlich. Als Jocelyn dann Interesse an einem Investitionsprojekt zeigte, hielt mein Vater es für seine Pflicht, sich mit einer großen Summe daran zu beteiligen. Das Projekt, bei dem ihr Vater sein Vermögen verlor. Das Schlimmste war für ihn, dass er das Unternehmen an einige Freunde weiterempfohlen hatte, die dadurch auch ruiniert waren. Damit konnte er nicht mehr weiterleben. Sie haben Imogen damals auch gesagt, dass es keinerlei Anzeichen für Mord gibt. Ja, sie war sicher enttäuscht von meinen Ermittlungen. Das glaube ich nicht. Sie spricht immer noch mit großer Hochachtung von Ihnen. Und weiter? Nichts weiter. Sie haben Imogen danach nicht mehr getroffen. Und dann kam ja ihr Unfall. Ziemlich kühn von dieser Frau, einfach meine Hände zu nehmen und festzuhalten. Sieht man mir die Enttäuschung so deutlich an? Es tut mir wirklich leid. Danke, Miss Latterly. Sie haben ihr Bestes getan. Er wirkt so verzweifelt tapfer, wie der kleine Junge da drüben, der gerade hingefallen ist und weitergeht. Als würde es ihm nichts ausmachen. Nur damit die anderen nicht über ihn lachen. Ich muss ihm helfen. Mr. Monk, das Einzige, was ich noch von Imogen weiß, Sie wollten, wie Sie es damals ausdrückten, einige Merkwürdigkeiten bei dem Unternehmen unter die Lupe nehmen. Und der Mann, der es organisiert hat, heißt Henry Marner. Du darfst nicht zulassen, dass sie weiter deine Hand hält. Wenn sie ahnte, was du getan hast, würde diese junge Frau entsetzt vor dir davonlaufen. Die Zeit drängt, Miss Latterly. Nochmals vielen Dank. Dann alles Gute, Mr. Monk. Lass ihn gehen, Hester. Du bist nicht die, von der er getröstet werden wollte. Henry Marner! Und ob ich den kenne, wundert mich, dass Sie noch nichts mit ihm zu tun hatten. Steckt hinter der Hälfte aller Pfandleihen und Bordelle. Von Limehouse bis Isle of Dogs. Ich persönlich glaube, dass er außerdem einen fetten Gewinnanteil an der Kinderprostitution und am Opiumgeschäft einstreicht. Einige meiner Kollegen in Scotland Yard grüßen mich mit übertriebener Höflichkeit, andere gehen mir aus dem Weg oder mustern mich mit offener Feindseligkeit. Elmar Robbins, zuständig für Betrugsangelegenheiten, ist einer der ganz wenigen, die mir mit ungezwungener Freundlichkeit begegnen. Offenbar habe ich mich mit ihm in der Vergangenheit nicht angelegt. Ein dickes Dossier, aber leider ist es mir bisher noch nie gelungen, ihm was anzuhängen. Haben Sie vielleicht was über ihn? Ja, keine Angst. Mich drängt's nicht nach den Lorbeeren. Ich will nur sein dummes Gesicht sehen, wenn er endlich geschnappt wird. Ich habe nur einen Verdacht. Eine Handelsgesellschaft, die wahrscheinlich nur in der Absicht gegründet wurde, Investoren, um ihr Geld zu bringen. Das wäre allerdings was Neues in Marners Repertoire. Aber zutrauen würde ich es ihm. Ich dachte, Sie untersuchen den Mordfall Gray. Sagen Sie bloß nicht, Runcorn hat Sie davon freigestellt. Nein, das gehört alles zusammen. Gray war auch an der Gesellschaft beteiligt. Wenn Sie was rausfinden über Marner, sagen Sie es mir? Ich meine, solange es nichts mit Ihrem Mord zu tun hat. Versprochen. Immer, wenn es mir gelingt, einem von diesen feinen Herren das Handwerk zu legen, bringe ich meiner Frau Blumen mit. Ha, dann fürchte ich, Mrs. Robbins bekommt nur selten Blumen. So ist es. Viel Glück, Mr. Monk. In dem pompösen Büro des ehrenwerten Mr. Marner liefere ich ein Musterbeispiel an Verstellung und Polizeiwillkür. Ich gebe mich als investitionswilliger, aber ängstlicher Kunde aus und bringe Marner dazu, sorgsam weggesperrte Unterlagen hervorzuholen. Die beschlagnahme ich umgehend, noch bevor er protestieren kann, jetzt in meiner Eigenschaft als Polizist. Einen Verfolger, den er mir nachschickt, hänge ich schon an den Docks wieder ab. Oh, Mr. Monk! Können Sie mir gleich die Unterlagen überlassen? Nur ganz kurz? Vielleicht kann ich diesmal zuschlagen, bevor sich die alte Ratte wieder ein Schlupfloch sucht. Kollege Robbins, sein Eifer ist unwiderstehlich. Also warte ich wieder. Wie gestern im Hyde Park. Sie muss gerade von der Arbeit im Hospital gekommen sein. Ihr schönes, kastanienbraunes Haar duftete ganz leicht nach Carbol. Mr. Monk! Mrs. Worley! Wieso kommen Sie einfach in mein Zimmer? Entschuldigung, aber ich habe zweimal geklopft. Was machen Sie denn da? Ich reinige meine Pistole. Na, dann seien Sie bloß vorsichtig. Man hört immer wieder, dass Leute beim Reinigen ihrer Pistole zu Schaden kommen. Ja, ich werde vorsichtig sein. Weshalb ich Sie störe? Ein Junge hat eine Nachricht für Sie überbracht. Ihr Mr. Evan hat die Grippe und kann Sie die nächsten Tage nicht begleiten. Die Krankheit von Evan ist für mich ein Geschenk des Himmels. Er war der Einzige, der mir auf die Spur hätte kommen können, noch bevor ich selbst das Mordmotiv des William Monk finde. Ärgern Sie sich nicht über den Doktor, Miss. Ich glaube nämlich auch, dass Sie recht haben. Schütten Sie das Zeug weg. Wenn Sie es nicht nehmen wollen. Das stimmt nicht. Ja, dann mache ich mal Ihr Bett. Wie kam es denn zu dem Unfall? Ist dem Reiter das Pferd durchgegangen? Nein, der kann nichts dafür. Ich bin ihm regelrecht vor die Füße gefallen, weil mir plötzlich schwarz vor Augen wurde. Aha. Passiert Ihnen das öfter? Ja, aber erst seit dem Krieg. Ich war auf der Krim. Ja. Über diese späteren Folgen machen sich die Ärzte wenig Gedanken. Ich habe deswegen meine Arbeit bei der Eisenbahn aufgeben müssen. Sagen Sie, ich weiß, es müsste ein bemerkenswerter Zufall sein, aber kennen Sie vielleicht einen Major Jocelyn Gray? Na, das ist wirklich ein Zufall. Unter dem habe ich gedient. Als Offizier war er ganz ordentlich. Kein Leuteschinder. Dann kannten Sie auch Lieutenant Latterly? Nein, nie gehört. Wer soll das sein? Mein Bruder. Er ist in der Schlacht an der Alma gefallen. Dieser Wahnsinn. Ein Glück, dass unser Regiment nicht dabei war. Nicht dabei? Aber Major Gray hat doch gesagt... Der war nie auch nur in der Nähe von der Alma. Sie ist wiedergekommen, die Geschichte. Kein Ausweichen, kein Davonlaufen mehr. Feige war Hester Latterly noch nie. Trinken Sie, Mr. Monk. Das geht alles auf meine Rechnung. Jetzt hat's den guten alten Mahner also doch noch erwischt. Debbie bekommt heute einen Riesenstrauß Rosen. Und für den Kleinen kaufe ich eine Zuckerstange. Eine von den teuren, den gestreiften. Das habe ich alles Ihnen zu verdanken. Wenn ich das mal so sagen darf. Von Ihrer Tüchtigkeit hatte ich immer eine hohe Meinung. Aber seit Ihrem Unfall sind Sie ein richtig netter Mensch. Danke. Haben Ihnen die Unterlagen auch weitergeholfen? Ich gebe zu, ich bin nicht recht schlau daraus geworden. Tja, das Lesen von Geschäftsbüchern, besonders von geschönten, ist eine Wissenschaft für sich. Eins ist klar, diese Importgesellschaft war nur eine Scheinfirma, um Investoren auszunehmen. Ja, das dachte ich mir. Ihr feiner Gray war ein schlauer Fuchs. Ja, aber er war doch selber von dem Betrug betroffen. Ach was, der hat sein Geld genau im richtigen Moment zurückgezogen und den Profit mit Mahner geteilt. Ach nein. Das hat er nicht nur einmal gemacht, aber immer so geschickt, dass es nie aufgefallen ist. Schade, dass schon ein anderer den Racheengel bei ihm gespielt hat. So ein hochadliger Kopf hätte mir noch gefehlt in meiner Trophäensammlung. Wie er allerdings die ganzen Leute dazu gebracht hat, ihm ihr Geld anzuvertrauen, ist mir ein Rätsel. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wie. Sie sollten mal die Namen sehen, die auf der Liste der Investoren stehen. Die sind mir bekannt. Tom Mills hat mir damals eine Abschrift besorgt. Mills? Das ist doch dieser kleine Fälscher. Ja. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie mit ihm wegen dieser Sache zu tun hatten. Natürlich nicht. Es ist mir auch in diesem Moment erst wieder eingefallen. Mein Gedächtnis, es kommt wieder. Es ist wieder da. Ich sehe mich mit Tom Mills in einer schmuddeligen Kneipe sitzen. Ich sehe mich durch die Straßen laufen, damals vor 2 Monaten voll Wut und Empörung, zum Mecklenburg Square, wo dieser Gray wohnt. Es fing gerade zu regnen an. Ich bin da. Genau wie damals stehe ich vor dem schönen großen Haus, schaue zu den erleuchteten Fenstern hinauf. Aber nichts weiter geschieht. Guten Abend, Mr. Monk. Ich habe mich erinnert, Miss Latterly. Er war nicht bei der Schlacht an der Alma. Er hat meinen Bruder nie gesehen. Die goldene Uhr war nur eine Erfindung, um Papa ein schlechtes Gewissen zu machen. Um ihn zu ruinieren und zu töten. Ich hatte es damals gerade erfahren. Ich stand hier, so wie heute. Dann bin ich hinaufgegangen und habe ihn erschlagen. Erinnern Sie sich wirklich daran? Ich meine, an jede Einzelheit? Nein. Aber die Logik... Unsinn. Sie müssen sich erinnern. Es geht nicht. Weil Sie Angst haben. Vor der letzten Gewissheit. Gehen Sie hinein ins Haus. In die Wohnung. Wie damals. Ich werde Sie begleiten. Nein, auf gar keinen Fall. Dann warte ich hier auf Sie. Nein, nehmen Sie eine Kutsche. Fahren Sie nach Haus. Bitte. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass ich mich der Verantwortung entziehe. Manchmal sind Sie ein richtiger Esel. Gehen Sie jetzt. Sie sind wütend. Sie brennen darauf. Ja. Ich brenne darauf, diesen windigen Betrüger zu sehen. Zur Rede zu stellen. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist, werter Herr Polizeiinspektor? Major Gray, ich untersuche die Umstände, die zum Ableben des John Latterly geführt haben. Ach, der arme Latterly. Na gut, kommen Sie rein. Ich stelle meinen Spazierstock in seinem Schirmständer ab. Gray, schon bekleidet mit einem Schlafrock aus taubenblauer Seide, ein Bild völliger Unbefangenheit, gießt sich einen Cognac ein. Er bietet auch mir ein Glas an. Dann ist Schluss mit den Höflichkeiten. Ich sage ihm, was ich von ihm weiß und was ich von ihm halte. Sie lachen auch noch über Ihre Opfer? Nein, ich lache über Sie, Mr. Monk. Sie aufgeblasene Verkörperung bürgerlicher Rechtschaffenheit. Waren Sie im Krieg? Nein. Im Lazarett von Scutari, wo unsere tapferen Soldaten von Seuchen geschüttelt, alles vollgeblutet und vollgespuckt haben. Da habe ich zum ersten Mal für ein paar arme Teufel die letzten Briefe geschrieben. Aber keiner hat's mir diktiert, dieser Krieg ist ein Wahnsinn. Die Führung ist unfähig, verflucht sei sie, sie lässt uns krepieren wie die Fliegen. Nein, es mussten Zeilen sein, die der liebe Herr Papa und die liebe Frau Mama zu Hause auf dem Kanapee mit feuchten Augen lesen und stolz in der Verwandtschaft verbreiten können. Und wenn einer dieser trauernden Hinterbliebenen wirklich die Wahrheit hätte hören wollen, ich hätte ihnen erzählt von dem Schlachthaus und von ihren geliebten Söhnen, die vor ihrem unfreiwilligen Heldentod vor Angst in die Hose machten. Aber es waren die Lügen, mit denen sie glücklich sein wollten. Die Lügen. Gut, dafür habe ich einen unerschöpflichen Vorrat an goldenen Uhren und trostreichen Geschichten für blinde, sentimentale Untertanen Ihrer Majestät. Nicht mehr lange. Ich werde Ihnen das Handwerk legen. Oh, da bin ich aber neugierig. Wissen Sie, Mr. Monk, ich habe oft darüber nachgedacht, warum in diesem Krieg so viele brave junge Männer daran glauben mussten und ich verschont blieb. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Leben mit mir noch etwas vorhat. Verstehen Sie? Vielleicht bin ich dazu bestimmt, der Pfahl im Fleisch bürgerlicher Rechtschaffenheit zu sein. Was meinen Sie, Mr. Monk? Sie widern mich an. Ach, nicht schon wieder dieses Pathos. Trinken Sie, Mr. Monk, trinken Sie auf die Damen. Hm. Man sollte es nicht für möglich halten, wie gierig diese zarten Wesen auf Geschichten aus dem Krieg sind. Gut, nicht gerade von Geschrei und Gestank, aber ein bisschen Blut darf schon dabei sein, als Zutat für einen malerischen Heldentod. Das scheint sie geradezu in Erregung zu versetzen. Die niedliche kleine Imogen, verheiratet mit diesem gottserbärmlichen Langweiler Charles, der mich übrigens an meinen ältesten Bruder erinnert. Noch ein oder zwei Märchenstunden und ich hätte sie pflücken können wie eine reife Frucht. Das ist gelogen. Höre ich da die Stimme eines Verehrers, Mr. Monk? Romantisch und ohne die geringsten Chancen? Ich bin Soldat, umgeben vom Glanz des Heldentums, aber Sie, was für ein Beruf. Ein Polizist, befasst mit dem Abschaum der Menschheit. Nützlich wie ein Kanalräumer. Und genauso glanzvoll. Pech für Sie, Mr. Monk, aber so denken Sie nun mal, unsere Damen. Tja. Aber Sie sind Engländer, seien Sie ein guter Verlierer. Na? Auf unsere Imogen. Das ist aber kein feines Benehmen. Diesen wunderbaren Cognac zu verschütten. Einen so teuren können Sie sich doch niemals leisten, Mr. Monk. Einem anderen Mann hätte ich ins Gesicht geschlagen. Sie haben es nur Ihrer Kriegsverletzung zu verdanken. Eine ritterliche Geste von einem Polizisten, Mr. Monk. Leider völlig überflüssig. Ich bring dich um. Du. Plötzlich ist das Zimmer wieder leer. Vor mir auf dem Teppich nicht mehr Gray, das hübsche Gesicht vor Wut verzerrt, nur der große dunkle Fleck. Vom Fenster aus kann ich die schlanke Gestalt sehen, die in einen schwarzen Mantel gehüllt immer noch vor dem Haus steht. Jetzt dreht sie sich um und verschwindet im Schatten. Angst vor der letzten Gewissheit, sagt Miss Latterly. Feige war William Monk noch nie. Also, Monk, erinnere dich. Ich bring dich um. Du, ich bring dich um. Nein, ich mach mir nicht die Finger schmutzig. Du miese kleine Ratte von einem Polizisten! Wart nur! Ich lass den Stock fallen. Ich werde dafür sorgen, dass du dein Helm... Ich laufe die Treppe hinab, voll Entsetzen über das, wozu ich mich beinahe hätte hinreißen lassen. An der Eingangstüre kommt mir eine Gestalt in einem schwarzen Mantel entgegen. Ich sehe nichts. Nebel. Guten Abend, Mr. Monk. Evan, Sie sind also nicht krank? Nein. Natürlich nicht. Sie haben meine Spur gefunden. Ja. Ich war an jenem Abend bei Jocelyn Gray. Aber als ich wieder ging, da war er noch im Leben. Er hat mir Verwünschungen nachgeschrien. Glauben Sie mir, Mr. Evan? Ich würde es gerne. Ja. Ja, ich glaube Ihnen. Danke. Als ich das Haus verließ, da kam noch jemand zu Gray. Und das war sein Mörder. Kennen Sie ihn? Nein. Oder genauer meine Erinnerung setzt da wieder aus. Hauptsache, Sie sind unschuldig. Tja, ich höre schon die Gerichtsverhandlung. So, Mr. Monk. Der große Unbekannte hat es getan. Von Ihnen hätten wir wenigstens eine intelligentere Lüge erwartet. Evan, als ich noch überzeugt war, dass ich der Mörder bin, da hat mich die Aussicht auf den Galgen nicht erschreckt. Aber jetzt, verdammt. Ich habe Angst. Evan? Ich weiß wieder, wen ich gesehen habe. Dann ist Hoffnung. Gott, wie konnte ich bloß so blind sein? Ich hätte gedacht, er kommt selbst, anstatt seinen Assistenten zu schicken. Ist William Monk doch feige? Um die Nachtruhe von Charles und Imogen nicht zu stören, schlage ich Evan vor, eine Kutsche zu nehmen und einfach durch die Stadt zu fahren. Er hat es nicht getan, Miss Letterly. Aber ich habe dafür nichts als sein Wort. Weiß Monk, wer der Mörder ist? Ja. Er hat ihn gesehen. Auf dem Weg zur Wohnung seines Bruders. Maynard Gray. Ich habe es befürchtet. Er hatte damals das Gleiche herausgefunden wie Monk. Sein Freund Edward Dawlish war im Krieg gefallen. Und Jocelyn besaß die Unverfrorenheit, sich auch bei der Familie Dawlish mit seinen Lügengeschichten anzuschleichen. Wissen Sie, dass Maynard sein Leben lang für andere die Arbeit getan hat? Arme Tante Calendra. Sie mag ihn so. Sie mögen ihn auch. Ja. Können Sie ihn dazu bewegen, ein Geständnis abzulegen? Ich weiß nicht. Dann sehe ich kaum Chancen, Monk frei zu bekommen. Ich werde es versuchen. Sagen Sie, Mr. Monk, ich danke Ihnen für sein Vertrauen. Ich bin hier gegen seinen ausdrücklichen Wunsch. Was? Zuerst ist es schon, vielleicht kann sie mir noch einmal helfen, aber dann, nein, ich möchte diese junge Frau auf keinen Fall damit belasten. Manchmal ist er ein richtiger Esel. Sie sagen es, Miss Letterly. Lange genug wollte ich die Geschichte nicht verstehen. Papa war tot. Und ich wollte einfach nichts wissen über die Umstände. Nicht mehr rühren an den Schmerz. Jetzt muss ich es zu Ende führen. Ich hoffe, Sie können uns erklären, Miss Letterly, warum Sie mit zwei Polizisten in die Sonntagsruhe von Shelburne Hall einbrechen. Wir wollten soeben zur Kirche fahren. Diesmal werde ich mich bei Ihren Vorgesetzten beschweren. Darauf können Sie sich verlassen, meine Herren. Lovell, du verstehst nichts wie üblich, also halt den Mund. Maynard. Ich hatte Ihnen gesagt, Sie sind mir jederzeit willkommen, Miss Letterly. Ich wünschte, der Anlass wäre ein anderer. Maynard, was hast du für Geheimnisse mit Miss Letterly? Mutter, bitte schweig. Ich will Ihnen nur eine Frage stellen, Mr. Gray. Möchten Sie, dass Ihretwegen ein Unschuldiger gehängt wird? Nein. Ich hätte es nicht getan, wenn er mir versprochen hätte, damit aufzuhören. Ich verstehe. Schweig! Das Schlimmste war, dass er mich sogar bei der Familie von Edward verleumdet hat. Er gab ihnen zu verstehen, meine Zuneigung für ihren Sohn wäre wieder natürlicher Art gewesen. Menard, ich verstehe nicht. Sie wollten mich nicht mehr sehen. Ich hätte sie nicht einmal warnen können. Du Ungeheuer! Wie konntest du in all den Wochen hier mir in die Augen schauen? Ich habe gearbeitet. Ich werde dir ein wohlgeordnetes Anwesen hinterlassen. Es tut mir leid. Geh! Geh weg! Ich hasse dich. Da du mich nie geliebt hast, kann mich das kaum treffen, Mutter. Maynard erhält den besten Anwalt von London. Aber nicht seine Familie zahlt ihn, sondern Tante Calendra. Ein glanzvolles Plädoyer weckt bei den Geschworenen Verständnis für die Beweggründe des Angeklagten. Das Urteil lautet: Verbannung in die Kronkolonie Westaustralien für die Dauer von 25 Jahren. Er kann sich ein neues Leben aufbauen. Auch Monk scheint erleichtert über das Urteil. Und auch er will noch nicht nach Hause gehen. Meine Schwester hat mir geschrieben. Ach. Ja, aus Kalifornien. Beth neigt nicht zu Übertreibungen. Wenn sie sagt, es geht ihr gut, dann wird das wohl zutreffen. Das ist schön. Wie geht es Ihnen im Hospital? Ich gewöhne mich allmählich an die Arbeit. Nur dieser neue Arzt, der macht mir zu schaffen. Es ist ein Verbrechen, so einen blutigen Anfänger frisch von der Universität auf den leidenden Teil der Menschheit loszulassen. Ich nehme an, das haben Sie ihm gleich erklärt. Natürlich. Kommen Sie, als ob Sie aus Ihrem Herzen eine Mördergrube machen könnten. Und wie geht es Ihrem Freund Runcorn? Er hat mir einen neuen Fall übertragen. Mord in einer der feinsten Familien in London. Man verdächtigt einen überraschten Einbrecher. Nur leider, es gibt keine Einbruchsspuren. Das ist Ihr Schicksal, Mr. Monk. Wohnen Sie noch bei Ihrem Bruder? Nein, ich habe jetzt ein eigenes Zimmer. Das ist auch gut so, nachdem aus dem Ehepaar Letterly bald eine kleine Familie werden wird. Das ist eine erfreuliche Neuigkeit. Tja, die Tasse ist leer. Oh, Bedienung, noch eine Schokolade, ja, für die Dame. Ich hoffe, Ihr Standesbewusstsein gestattet es, sich von einem einfachen Polizisten einladen zu lassen. Ich bin nur eine einfache Krankenschwester, Mr. Monk. Aber der einfache Polizist ist mir trotzdem nichts schuldig. Er wird sich nie ändern. Es muss an diesem Beruf liegen und an der Herkunft aus kleinen Verhältnissen. Es gibt Frauen, die wecken in einem Mann vielleicht den Wunsch nach Freundschaft, aber sie sind zu eigenwillig, als dass man sie lieben könnte. Der Winter scheint mir in diesem Jahr besonders kalt. Trinken Sie Ihre Schokolade, solange sie noch heiß ist. Das Gesicht des Fremden. Kriminalhörspiel von Marina Dietz. Nach dem Roman von Anne Perry. Zweiter und letzter Teil. Mit Gerd Böckmann als William Monk und Eva Krüll als Hester Letterly. Sowie Rufus Beck, Renate Grosser, Werner Heindl, Stefan Hundstein, Detlef Kügo, Harald Leibniz, Axel Milberg, Philipp Moog, Hubert Mulzer, Christine Ostermeier, Sonja Sutter und Michael Tregor. Ton und Technik Wilfried Hauer und Angelika Haller. Regieassistenz Holger Buck. Musik Thomas Bogenberger. Regie Marina Dietz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1996.